Zur Feier der Wahl des Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas fand am 19. und 20. Mai in den Direktionen der Präfektur Hiroshima und der Stadtpräfektur Kyoto des Generalverbandes der Japan-Koreaner die Veranstaltungen statt. Die Funktionäre der Direktionen und Japan-Koreaner nahmen an den Veranstaltungen teil. Die Referenten und Redner hoben hervor, die Wahl des Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas sei eine bemerkenswerte große Feierlichkeit, die für die Bewegung der Japan-Koreaner eine neue Geschichte des großen Sieges einleite. Wenn er an der Spitze stehe, sei die Bewegung der Japan-Koreaner mit der koreanischen Sache immer lichtvoll und werde die Wiedervereinigung des Vaterlandes, der lang gehegte größte Wunsch der Nation, sicher verwirklicht. Auf den Veranstaltungen wurden die Briefe an Marschall Kim Jong-un verlesen. Zuvor am 12. Mai gab es auch in der Direktion der Präfektur Saitama des Generalverbandes der Japan-Koreaner eine Festveranstaltung.